Viele steigen auf Krokodil um. Den Namen hat die Droge, weil sie regelrecht aufgeplatzte Haut hinterlässt. Es sieht aus wie ein Schuppenpanzer bei Krokodilen. Panzer. Panzer. Panzer. Panzer. Junkies. Seiner beiden Klienten werden scheinbar von innen aufgefressen. Solche Wunden kenne ich eigentlich eher von alten Menschen aus dem Krankenhaus mit Diabetes oder Rauch am Bein. Ne? Im Internet finden Sie Berichte über eine russische Todesdroge namens Krokodil. Krokodil. Krokodil. Benzin und rotem Phosphor zusammengemischt. Lutscht mal einen Kalettenstein. Junkies. Dreck ist, ist es billiger Dreck. Und wenn das billiger Dreck ist. Denn derjenige, der versucht, mit diesem Mittel Geld zu verdienen, beraubt sich letztendlich seiner Kundschaft. Schon nach einmaligem Konsum droht der Verlust an Gliedmaßen.